Okay, das müsste stimmen. Gestern 17 Uhr, dir per SMS. Ich erinnere mich an ein Glas gefüllt mit kleinen grünen warzigen Gurken, gekauft vor mehr als 3 Monaten, immer noch befindlich im Kühlschrank seit Wochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es schmeckt nun die Gurke.